Kundgabe 6116. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.11.1954. Gottes Antwort auf Gedanken. Gegenwart. Ihr könnet immer von meiner Gegenwart überzeugt sein, wenn eure Gedanken sich mit mir befassen, wenn ihr einen bittenden Ruf sendet zu mir, wenn ihr mir gedanklich eure Not anvertraut. Dann könnet ihr euch auch angesprochen fühlen von mir. Und ihr brauchet nur darauf zu achten, welche Gedanken euch bewegen, so ihr Stille in euch hineinlauschet. Denn ich antworte euch, ob zwar ihr glaubet, diese Antwort sei eure eigenen Gedanken. Mein Wille und Ziel ist, dass alle Menschen mit mir die Verbindung herstellen in Gedanken. Doch wenige nur tun es. Und darum ist es doch selbstverständlich, dass ich diese mit meiner Gegenwart beglücke, weil sie sich in ihren Gedanken mir zuwenden. Denn jeder solche Gedanke trifft mich wie ein kindlicher Ruf, den ich nicht überhöre, weil ich doch darauf warte. Und die Art der Gedanken bestimmten meine Antwort. Solange ihr noch nicht so innig mir verbunden seid durch Liebeswirken, dass ich euch auch völlig unabhängig von eurem Denken ein Wissen vermitteln kann, was aber auch den Glauben voraussetzt, dass ich durch den Geist mit euch rede. Dann aber seid ihr auch voll überzeugt von meiner Gegenwart, die sich euch offensichtlich beweiset. Doch dass euer Denken an mich gleichfalls meine Gegenwart veranlasst und dass ich mich dann gleichfalls euch gegenüber äußere, das wisset ihr Menschen nicht. Auch nicht, wie leicht ihr mich darum zu euch ziehen könnet und auch immer inniger den Verkehr mit mir pflegen könnet, so ihr uneigennützige Nächstenliebe verrichtet, durch die ihr mich als die ewige Liebe zu euch zieht. Dann könnet ihr die Verbindung mit mir festigen und zuletzt auch jenen Liebegrad erreichen, der Voraussetzung ist für ein offensichtliches Geisteswirken in und an euch. Nur glauben müsstet ihr, dass ihr selbst euren Gott und Vater veranlasst, euch gegenwärtig zu sein, durch ihm zugewandte Gedanken. Betrachtet ihr von dieser Seite euer tägliches Leben, dann werdet ihr bald jede Stunde als wertlos ansehen, da ihr nicht meiner gedenket. Denn so ihr wisset, dass ich euch gegenwärtig sein kann und will, werdet ihr nur glücklich sein in stiller, gedanklicher Verbindung mit mir. Und ihr werdet mein leises Drängen zum Liebewirken befolgen und nun auch bewusst werden des Lichtes und der Kraft, die euch aus solchen Verbindungen mit mir erwächst. Amen.